Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter Jahwe gab folgende Regel, sagt den Israeliten, dass sie eine rote, fehlerfreie Kuh bringen sollen, die noch nie ein Joch getragen hat. Dritter, diese Kuh sollt ihr Eliasar, dem Priester, geben. Danach soll man sie vor das Lager bringen und vor seinen Augen schlachten. Vierter, Eliasar, der Priester, soll etwas von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und es siebenmal in Richtung des Zeltes der Begegnung sprengen. Fünfter, danach soll man die Kuh vor seinen Augen verbrennen, also ihr Fett, ihr Fleisch, ihr Blut und ihren Dung. Sechster, der Priester soll Zedernholz, Hysop und Karmesin nehmen und es in das Feuer werfen, in dem die Kuh brennt. Siebter, danach soll der Priester seine Kleider waschen und sich baden. Er darf dann ins Lager zurückkehren, aber er bleibt bis zum Abend unrein. Achter, auch der Mann, der die Kuh verbrannt hat, muss seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt ebenfalls bis zum Abend unrein. Neunter, ein reiner Mann soll die Asche der Kuh sammeln und sie außerhalb des Lagers an einem reinen Ort aufbewahren, damit sie für die Israeliten als Reinigungswasser dient. Dies ist ein Opfer zur Sühne. Zehnter, der Mann, der die Asche der Kuh gesammelt hat, muss seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Diese Regel gilt dauerhaft für die Israeliten und für Fremde, die bei ihnen leben. Elfter, wer einen Toten berührt, wird sieben Tage lang unrein sein. Zwölfter, dieser Mensch muss sich am dritten und am siebten Tag reinigen, damit er wieder rein wird. Wenn er sich aber nicht am dritten und siebten Tag reinigt, bleibt er unrein. Dreizehnter, jeder, der einen Toten berührt und sich nicht reinigt, verunreinigt das Heiligtum Jahwes. Er soll aus Israel ausgeschlossen werden, weil kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt wurde. Seine Unreinheit bleibt an ihm. 14. Dies ist die Regel, wenn jemand in einem Zelt stirbt, jeder, der das Zelt betritt oder sich darin befindet, wird sieben Tage lang unrein. 15. Jedes offene Gefäß im Zelt, das keinen festen Deckel hat, wird ebenfalls unrein. 16. Ebenso wird jeder, der auf dem Feld einen Toten, ein Skelett oder ein Grab berührt, sieben Tage lang unrein. 17. Für einen unreinen Menschen soll man Asche vom verbrannten Sündopfer nehmen und frisches Wasser in ein Gefäß darüber gießen. 18. Danach soll ein reiner Mann Hysop nehmen, ihn in das Wasser tauchen und damit das Zelt, alle Geräte und die Personen besprengen, die darin waren. Auch der Mann, der einen Toten oder ein Grab berührt hat, soll besprengt werden. 19. Der reine Mann soll den unreinen Menschen am dritten und am siebten Tag besprengen, damit dieser am siebten Tag rein wird. Danach muss der Unreine seine Kleider waschen und sich baden, dann wird er am Abend rein sein. 20. Wenn aber jemand unrein wird und sich nicht reinigt, soll er aus dem Volk ausgeschlossen werden. Denn er hat das Heiligtum Jahwes verunreinigt, weil kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt wurde. Darum ist er unrein. 21. Dies soll eine dauerhafte Regel für euch sein. Wer das Reinigungswasser sprengt, muss seine Kleider waschen, und wer das Reinigungswasser berührt, wird bis zum Abend unrein. 22. Alles, was der unreine Mensch berührt, wird unrein. Ebenso wird jeder, der den unreinen Menschen berührt, bis zum Abend unrein.